Okay, Father, bless these words as well. Vater, segne jetzt auch bitte diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to start a two-part series called The Stewardship of Grace. Ich möchte so eine zweiteilige Serie anfangen, die heißt Die Verwalterschaft der Gnade. And it kind of overlaps with what we've been talking about. Evangelikale and charismatic. Und es überlappt mit dem Thema, was wir bisher hatten, über Evangelikale und Charismatik. And last week we talked about a third factor, which is the free-spirited community. Und letzte Woche haben wir über einen neuen Faktor geredet, das ist diese freigeistliche Gemeinschaft, Gesellschaft. To the first slide. This is from Christian Schwarz. Das ist von Christian Schwarz, who is a Lutheran theologian. Der ein lutheranischer Theologe ist, who did incredible research on the churches around the world. Und der hat eine unglaubliche Untersuchung gemacht über alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Studied 1000 churches from every culture and every type of style from every corner of Christianity. Er hat 1000 Gemeinden studiert aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Styles oder Hintergründen. One of the things he noticed, und was ihm aufgefallen ist, that all of us are drawn to one of three directions. Ihm ist aufgefallen, dass wir alle uns von einer von drei Richtungen angezogen fühlen. Or we come from them. Oder wir kommen von diesen Richtungen. And one is the evangelical. Das eine ist die Evangelikale. That's those who are strong in the word. Das sind diejenigen, die sehr stark im Wort sind. They love the word, they memorize the word. Sie lieben das Wort und sie lernen es auswendig. They're just constantly in their Bibles. Die sind konstant in ihrer Bibel. You have the charismatics. Dann gibt's die Charismatiker. Who are more spirit, Holy Spirit oriented. Die sind mehr so vom Heiligen Geist orientiert. Believing God for the power of the moment. Sie glauben oder vertrauen auf Gott, dass er ihnen die Kraft schenkt für But den Moment. A third group. Und dann gibt's noch eine dritte Gruppe. Who are, go to the next slide. The next one after that. We didn't change the... Did you switch? You didn't switch them. Okay. The third group are oriented toward the world. Die dritte Gruppe orientiert sich an der Welt. And they love the world in a godly way. Sie lieben die Welt auf gottgefällige Art und Weise. They're focused on the needs of the world. Sie fokussieren sich auf die Nöte der Welt. And people who are lost. Und auf die Menschen, die verloren sind. They are the culturally relevant group. Das sind diejenigen, die kulturell relevant sind. Many of them probably spend their time in Africa or just thinking about people who are lost. Das sind Menschen, die vielleicht einen Teil ihrer Zeit in Afrika verbracht haben oder viel darüber über diejenigen nachdenken, die verloren gehen. Many of us are strong in at least two. Und viele von uns sind stark in vielleicht zwei Bereichen. Very few are strong in all three. Aber ganz wenige sind stark in drei Bereichen. I think I'm strongest in word and world. Ich glaube, ich bin am stärksten im Wort und in der Welt. I've always had a heart for people who are lost. Ich hatte immer ein Herz für die Menschen, die verloren sind. Almost every day I think about all the people in this world who are slaves. Fast jeden Tag denke ich an all die Menschen, die in der Welt sind und aber nur Sklaven sind. And people who are not officially slaves, but people who are unofficially slaves. Und dann über Menschen, die nicht offiziell Sklaven sind, aber irgendwie inoffiziell doch versklavt sind. In China who are working 18 hours a day for a few bucks. Menschen in China, die 18 Stunden am Tag arbeiten für nur ein paar Dollar. So that we can wear a nice pair of jeans for a reasonable price. So dass wir so schöne Jeans anhaben können für einen billigen Preis. Kids who are making carpets. Kinder, die Teppiche weben. Chained in cellars. Die in Keller angekettet sind. Who will be there for most of their life, if not all of their life? Die den Großteil ihres Lebens dort verbringen werden, wenn nicht ihr ganzes Leben. Who are making these beautiful carpets? Und die diese schönen Teppiche machen. So that we can have them in our apartments. Damit wir sie in unsere Wohnungen hängen können. We have no idea where these things come from. Wir haben keine Idee, wo diese Sachen There's herkommen. So much unbelievable suffering in the world. Es gibt so viel unvorstellbares Leid in der Welt. And there are Christians. That's where their heart is. Und es gibt Christen. Da, wo ihr Herz genau in and diesem we Bereich are drawn ist. To these three categories. Und wir alle, wir sind hingezogen zu diesen drei Kategorien. If we can bring them together, und wenn wir sie zusammenbringen können, we have a very powerful church, haben wir eine sehr kraftvolle Gemeinde. Very powerful eine sehr individual. Mächtige und individuelle Gemeinde. So that I am rooted in the word, dass ich dann im Wort verwurzelt bin. I am believing God for his power, dass ich Gott glaube, für seine Macht, and für seine I'm culturally Kraft. Relevant. Und ich bin kulturell relevant. If I drift off into just one, wenn ich nur in einen dieser drei Bereiche hineingleite, wenn ich die ganze Zeit nur im Wort bin, trusting God's for his power, und ich vertraue nicht Gott für seine Macht, and I don't care about what's happening out there, und es ist mir egal, was da draußen vor sich geht, I just drift into dogma. I'm just dogmatic. Dann drifte ich in diese Dogmen hinein. Ich bin nur dogmatisch. Answering questions nobody's asking. Und ich beantworte Fragen, die keiner stellt. I spend my life answering questions nobody's asking. Und ich verbringe mein ganzes Leben damit, die Fragen zu beantworten, die niemand fragt. I spend my life writing books that no one's really reading. Und ich schreibe mein ganzes Leben lang Bücher, die keiner lesen will. Except people like the person who wrote it. Außer Leute, die vielleicht genauso sind wie der Autor. So you can drift off into into dogmatism, du kannst in den Dogmatismus hineingleiten, or you can drift off into empiricism, oder experience orientation, emotionalismus, or you drift off into humanism and rationalism, oder in Humanismus und Rationalismus. But together, aber zusammen, we have something powerful. Haben wir etwas sehr Mächtiges. We've got the Word. Wir haben das Wort. We've got the Spirit. Den Geist. And we are relevant to those who need Christ. Und wir sind relevant für diejenigen, die Christus benötigen. I want to read something from 1 Peter chapter 4. Ich möchte etwas aus 1. Petrus 4 vorlesen. And it's going to be on the screen. This is in the neue evangelistische Übersetzung. Right there. Right. Bingo. Didn't even have to memorize it. Okay, here we go. I'll read in English, translate into German. Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourself also with the same purpose. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein. Because he has suffered in the flesh, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. What does that mean? Was bedeutet das? It means this. Es bedeutet Folgendes. If you change your lifestyle, wenn du deinen Lebensstil änderst, Christ, um Christus zu folgen, you are going to be persecuted. Dann wirst du verfolgt werden. If you're being persecuted, wenn du verfolgt and wirst laughed at and mocked at by your friends, und wirst von deinen Freunden ausgelacht und verspottet, it means, bedeutet das, that you've changed your lifestyle, dass du deinen Lebensstil verändert hast, to follow Christ. Let's stay with that for a moment. Um Christus nachzufolgen. Okay, watch, it says it right here. Verse 2. Vers 2. So as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lusts of men. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, but for the will of God. Sondern von dem, was Gott will. For the time already past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen ohne Gott von euch wollten. Having pursued a course, right, a lifestyle, having pursued a course of sensuality, lusts, drunkenness, carousing, drinking parties and abominable idolatries. In hemmungsloser Gier habt ihr euch mit ihnen zusammen Ausschweifungen hingegeben. Ihr habt euch betrunken, habt an wüsten Fress- und Saufgelagen teilgenommen und wart in einem abscheulichen Götzendienst gefangen. We're not talking about being perfect people. Wir reden da nicht von vollkommenen Menschen. We're not talking about not being tempted. Wir sprechen nicht davon, dass wir auch versucht werden. We're talking about a lifestyle. Wir sprechen über einen Lebensstil. It's something I'm pursuing. Etwas, dem ich nachstrebe. In all of this, they are surprised that you don't run with them anymore in the same excesses. Eure früheren Freunde sind jetzt natürlich befremdet, dass ihr euch nicht mehr in diesem Strudel der Leidenschaften hinreißen lasst. They malign you. Und sie beschimpfen euch deswegen. Listen. Hört zu. But they will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden und über die Toten. Every single person you see walk the streets of Vienna. Jede einzelne Person, die du in den Straßen von Wien siehst, whether they are Austrian or Turkish or whoever they are, egal ob sie Österreicher sind oder türkischen Hintergrund haben oder wer immer sie sind, stand before God, jede einzelne Person wird mal vor Gott stehen and give an answer. Und muss eine Antwort geben. Okay, verse 7. Vers the 7. End of all things is near. Das Ende aller Dinge ist nahe. Therefore be of sound judgment and sober. Seid also besonnen und klar in euren Gebeten. For the purpose of prayer. And now here we go, watch. Above all, keep fervent in your love for one another. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Evangelicals love the evangelicals and the charismatics, you love the charismatics. And you, free spirit people, you love yourselves too. Also die Evangelikalen lieben die Evangelikalen, die Charismatiker lieben die Charismatiker und diese Freigeistlichen, die lieben sich selbst. Is that what it says? No, it says we should love each other. Nein, es sagt, wir sollen uns gegenseitig lieben. The Church of Christ pulls together. Die Gemeinde von Christus zieht sich zusammen. Love each other because love covers a multitude of sins. Liebt euch einander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. It's leading somewhere. Watch this. Es führt wohin? Passt auf. Be hospitable to one another without complaining. Sei gastfrei untereinander, ohne zu murren. Here it is. As each one has received a special gift. Und hier kommt es. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. We are stewards of God's grace. Wir sind die Verwalter von Gottes Gnade. A steward is someone who is responsible for what belongs to someone else. Ein Verwalter ist jemand, der für etwas verantwortlich ist, was jemand anderem gehört. And as I was sitting there thinking about this, als ich gesessen bin und darüber nachgedacht habe, I came up with so many things, you can put this away. I came up with so many things da that sind mir so viele Dinge eingefallen, are gifts of God's grace. Die einfach Gaben von Gottes Gnade Again, sind. I tried to put them in categories and suddenly I had three categories. Und ich habe sie probiert in Kategorien zusammenzufassen und ich bin auf drei Kategorien gekommen. And the categories paralleled the world, the spirit and the word. Und diese Kategorien waren passen zusammen mit der Welt, dem Geist und dem Wort. Here is what we are stewards of, at least. Und hier kommen ein paar Dinge, von die wir verwalten. Number one, all the things I have in my physical body. Nummer eins, all die Dinge, die mein physischer Leib besitzt. 1 Corinthians 6, Oder verse 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Paul writes, schreibt Paulus, you are not your own. Du gehörst nicht dir selbst. You were bought. Du wurdest erkauft. You were purchased. Du wurdest bezahlt. You belong to God. Du gehörst jetzt Gott. Your body belongs to God. Dein Leib gehört jetzt Gott. We are stewards of our body. Wir sind Verwalter von unserem Leib. It belongs to God. He purchased us with a great price. Der gehört Gott. Er hat uns erkauft mit einem großen Preis. It means my talents. Das bedeutet meine Talente. My skills. Meine Fähigkeiten. My thoughts. Meine Gedanken. My words. Meine Worte. My actions. Meine Taten. My attitude. Meine Einstellungen. My motives. Meine Motive. My lifestyle, mein Lebensstil, my health, meine Gesundheit, my imagination, meine Vorstellungskraft. It all belongs to God. All das gehört Gott. My memory, mein Gedächtnis, my conscience, mein Gewissen, my spirit, soul and body, my mind, Geist, mein Leib, this is all, meine Seele. We are all stewards of this. Und wir sind alle nur Verwalter davon. Number two, Nummer zwei, all that we have in this world. Alles, was wir in dieser Welt besitzen. So number one, Nummer eins, my body is the temple of the Holy Spirit. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Charismatics like that. Charismatikern gefällt das. My body is the temple of the Holy Spirit. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Number two, Nummer zwei, we have a lot of things that we're stewards of that are in the world. Es gibt viele Dinge, die wir verwalten, die in der Welt sind. My time, meine Zeit, my job, mein Job, my possessions, mein Besitz, my education, meine Ausbildung, even my social status, sogar mein sozialer Status. Mordecai said to Esther, der Mordecai hat zur Esther gesagt, Queen Esther, zur Königin Esther. How do you know that you didn't become queen? Woher weißt du das nicht, dass du vielleicht Königin wurdest? For such a time as this, für so eine Zeit wie diese. To deliver Israel, damit du Israel befreist. And if you don't act, und wenn du jetzt nicht handelst, deliverance will come from somewhere else, dann kommt die Befreiung von woanders her. But you will perish, aber du wirst zugrunde gehen. Even though you're the queen. Obwohl du Königin bist. How do you know that your social status wasn't given to you by God to be used for his plan? Woher willst du wissen, dass dein sozialer Status nicht dir gegeben wurde von Gott für eine gewisse Aufgabe für diese Zeit? And it was. Und so war es. How about my nationality? Wie wär's mit meiner Nationalität? Certain nationalities that can just get around the world easier. Eine bestimmte Nationalität, mit der du dir leichter in der ganzen Welt herumreisen kannst. Finnish people can go anywhere. Die Finnen, die können überall as hingehen. Missionaries. Als Missionare. No country is threatened by the Finns. Kein Land wird bedroht von den Finnen. They come to a country. Die kommen in ein Land. I am from Finland. Hey, ich bin von Finnland. Oh, welcome, welcome. Ja, willkommen, they willkommen. They come in and they make unbelievable missionaries. Also, die können reingehen, die werden unglaubliche Missionare. Because their appearance is misleading. Weil ihr Erscheinen täuscht. They are blonde, they look blond, so tender and sie schauen so sanft aus, and, so zart. And harmless. So unschuldig, arglos. Hello, I'm from Finland. Hallo, ich komme aus Finnland. I would like to visit your country. Ich möchte gerne dein Land besuchen. See you now, star. And then they get in there, it's like dun, dun, dun, und dann kommen sie da rein. Dun, dun, dun, dun, dun. They're like these undercover missionaries all over the world. Undercover Missionare der ganzen Welt. Okay, my nationality, my friends, meine Freunde, my family, meine Familie, how about my neighbors? Vielleicht meine Nachbarn. And how about the opportunities that God gives me? Oder wie wär's mit den Gelegenheiten, die Gott mir gibt? Revelations 3:8. Offenbarung 3:8. I will open a door for you. Ich werde für dich eine Tür öffnen. That no one can shut. Die niemand zumachen kann. A door of opportunity. Eine Tür der Gelegenheiten. Category 3. Kategorie 3. The evangelical category. Die evangelikale Kategorie. I'm a steward of all that is in God's word. Ich bin ein Verwalter von all dem, was in Gottes Wort steht. His promises. Seine Verheißungen. All the realities that are there. Die ganzen Realitäten, die da beschrieben werden. All the mysteries. Paul said, I am a steward of the mysteries of Christ. All die Geheimnisse. Paulus hat gesagt, ich bin ein Verwalter von den Geheimnissen in Christus. I want to show you another verse. Ich möchte euch gerne noch einen Vers zeigen. I'm just going to preach a little bit. Und dann werde ich etwas predigen. Okay, 2 Corinthians chapter 5. 2. Korinther Kapitel 5. Verse 9. Vers 9. Okay, it says this. Dort steht. Therefore we also have our ambition, whether at home or absent, that means whether dead or alive. That means whether in the home in the human body or out of the human body. Deshalb setzen wir unsere Ehre da rein, ihm zu gefallen, ganz gleich, ob wir noch in der Fremde sind oder schon bei ihm zu Hause. Also das heißt, ob du noch lebst oder schon tot bist. That's our ambition is to please God. Now here it is. Unsere Ehre ist darin, Gott zu gefallen. For we must all appear. Denn wir müssen alle before the judgment seat of Christ. Vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. So that each one may be rewarded. For his deeds in his body. Dann wird jeder bekommen, was er verdient hat, je nachdem er in seinem irdischen Körper Gutes oder Böses getan okay. hat. According to what he has done, whether good or bad. Also je nachdem, was er getan hat, Gutes oder Böses. Now, I firmly believe. Also ich glaube ernsthaft daran. That when we stand before Christ. Dass wenn wir vor Christus stehen. He's not going to bring up any of our sin. Dass er keine unserer Sünden gegen uns bringen wird. I really believe that. Und das glaube ich ganz this fest. Verse appears to contradict it. Und dieser Vers scheint dem zu widersprechen. And when I read this verse, I thought, that contradicts what I believe. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das widerspricht dem eigentlich, was ich glaube. Except of course, außer vielleicht, if the word böse, evil, does not actually say evil. Außer wenn das Wort Böses nicht wirklich Böses bedeutet. So I pulled out my Greek dictionary. Deswegen habe ich mein griechisches Wörterbuch herausgenommen. If it says kakos, wenn dort kakos steht, then it's evil. Dann bedeutet das böse. If it says poneros, wenn es poneros heißt, then it's evil. Dann heißt das auch böse. But the word was neither. Aber es war keines dieser beiden and I Worte. Was not surprised at all. Und es hat mich überhaupt nicht überrascht. The word was phallos. Das Wort phallos. Maybe we get the German word foul from there, you know, lazy. Vielleicht bekommen wir das Wort maybe. Faul daraus. Because it means worthless. Es bedeutet wertlos. It doesn't mean sinful or it means just worthless. Es bedeutet nicht sündvoll zu sein, sondern es bedeutet wertlos. So that when we stand before Jesus, das heißt, wenn wir vor Jesus stehen, he's going to examine us. Dann wird er uns and untersuchen. He's going to examine us as stewards. Oder überprüfen und er wird uns durchleuchten eben aufgrund unserer Verwalterschaft. That means everything we have in our life. Das bedeutet all das, was wir in unserem Leben is haben. Is a gift from him. Ist ein Geschenk just von ihm. Just the fact that we're alive. Auch die Tatsache, dass wir leben, breathe, dass wir atmen, that we were born, dass wir geboren wurden, the chances of us being born, die Chance, dass du geboren bist, are so minute, die sind so gering, that we even exist, dass wir überhaupt existieren, is a miracle in itself, ein Wunder an und für sich, that you are sitting here, dass du hier jetzt sitzen kannst, that your father or your grandfather wasn't one of the soldiers killed in the First or Second World War. Dass dein Vater oder Großvater nicht einer der Männer war, die im Ersten oder Zweiten Weltkrieg umgebracht worden sind. Bevor du geboren werden konntest. It's just a miracle that we exist. Das ist eben ein Wunder, dass du existierst. And all that we have, und alles, was wir haben, we are stewards. Wir sind Verwalter. It doesn't belong to us. Es gehört uns nicht. It belongs to God. Es gehört Gott. All good things come from God. Alle guten Dinge kommen von Gott. James chapter 1, verse 17. Jakobus 1, Vers 17. And we are stewards. Und wir sind Verwalter. Now, when we stand before him, wenn wir vor ihm stehen, He's going to question us, wird er uns befragen, as to what we did with his grace, was wir mit seiner Gnade angefangen haben. And based on what we did, und basierend darauf, was wir getan haben, with the grace that was given to us, mit der Gnade, die uns gegeben wurde, whether we served ourselves, ob wir uns selbst damit gedient haben, or whether we served him by serving others, oder ob wir ihm gedient haben, indem wir anderen gedient haben, is going to determine our eternal stewardship, bestimmt unsere ewige Verwalterschaft. I'll just read this from Matthew chapter 24. You don't have to turn there. It's not on the beamer. Just listen. Ich möchte gerne aus Matthäus 24 vorlesen. Ihr müsst dort nicht hinschlagen, sondern einfach nur zuhören. For the coming of the Son of Man will be just like in the days of Noah. Das Kommen des Sohnes Menschen wird so sein wie in den Tagen Noahs. In the days before the flood, people were eating and drinking. Die Tage vor der Flut. Die Menschen haben gegessen und getrunken. Getting married. Sie haben geheiratet. Life was quite normal. Und das Leben war ganz normal. Just normal people, you know, they ganz normales ate Leben, ganz normale Menschen. Married and life went on. Sie haben gegessen und getrunken, sie haben geheiratet. And they had cows and they had pigs and chickens and they had farms and Schweine und Hühner. And some people had the internet. Und manche hatten das Internet. And verse 39. Und Vers 39. They did not understand until the flood came and took them away. Sie haben es nicht verstanden, bis die Flut kam und sie hinwegnahm. So will the coming of Christ be. Und so wird das Kommen Christi sein. For this reason, for this very reason, und für diesen Grund, you must be ready, müsst ihr bereit sein. For the Son of Man is coming at an hour when you don't think. Weil der Sohn des Menschen wird zu einer Stunde kommen, die ihr nicht kennt. For some really sorry people, für manche wirklich it's gonna happen on the day before they get married. Also für manche Menschen wird das sein, den Tag, bevor sie heiraten. I mean, people get married every day of the year, right? Ich meine, Menschen heiraten jeden Tag im Jahr. Right? There's no day that someone doesn't get married. Es gibt keinen Tag, wo nicht irgendwer heiratet, think, oder? Right? Most people get married in May. Ich meine, die meisten Menschen heiraten im Mai. If Christ comes in April, man, it's gonna ruin everybody's. Wenn Christus im April kommt, dann wird das eine Katastrophe Don't für viele. Come in May. Come in October. Nobody gets married in October. Jesus, komm nicht im Mai. Komm bitte im Oktober. Niemand heiratet im Oktober. One favor. Tu mir den einen Gefallen. Listen. For this reason, be ready. Für diesen Grund seid bereit. Verse 45. Vers 44. Here it is. Who then is a faithful and sensible servant? Wer ist ein treuer und sensibler Verwalter, feinfühliger Verwalter? When his master put him in charge of the household. Wenn sein Meister ihn in die Position stellt über seinen gesamten Haushalt. Blessed is the servant, gesegnet ist dieser Diener, whom his master finds doing, den sein Meister oder Herr findet, doing the right thing when he comes. Wie er das Richtige macht, wenn er zurückkommt. Truly I tell you, wahrlich, ich sage euch. And when Jesus says truly, man, you gotta listen. Und wenn Jesus wahrlich sagt, dann musst du gut zuhören. Truly I tell you, wahrlich, ich sage euch, he will put him in charge of all his possessions. Er wird ihn über seinen gesamten Besitz stellen. Many of us don't think like stewards. Viele von uns denken nicht so wie Verwalter. He says, now if the evil, if the kakos servant, the kakos, wenn der böse, der kakos Diener, says spricht, in his heart, my master's not coming for a long time. In seinem Herzen sagt, mein Herr kommt nicht für lange, lange Zeit. And begins to beat his fellow servants. Und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. And drink with the drunkards. Und er besäuft sich mit den Säufern. The master of that slave will come on a day when he does not expect. Wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. And I won't read the rest, but he's in big doo-doo, man. Ich lese nicht den Rest, aber er ist in großer, he's in deep snow, deep snow. Tiefem Schnee. You can read it. There's weeping and gnashing of teeth. Da gibt es das Weinen und das Zähneknirschen. And he will put him with the hypocrites. Und er wird ihn rauswerfen zu den Heuchlern. Now here's the point. Und hier kommt der Punkt. Our free-spirited brothers and sisters, unsere frei geistlichen Brüder und Schwestern, who have a heart for the lost, for the hurting people of the world, die ein Verlangen haben nach den Verlorenen, nach den verletzten Menschen in der Welt. Relevant brothers and sisters, diese kulturell relevanten Brüder und Schwestern, are showing the love of Christ that all of us need to be showing. Die zeigen die Liebe Christi, die wir alle zeigen müssen. I was at the Spar about a month ago. Ich war vor einem Monat circa im Spar. And I was walking out with a sandwich and a coffee and I, you know, cold coffee. Und ich bin hinausgegangen mit so einem Sandwich in der Hand und einem Eiskaffee. And I walked by, I saw this kid selling these magazines. Und ich bin rausgegangen und da war dieser Teenager, der so seine Magazine verkauft hat. So I just gave it to him. Und so habe ich ihm beides said, gegeben. Are you hungry? He says, yeah. I said, here, eat this. Ich habe gefragt, bist du hungrig? Er hat gesagt, ja. Und dann habe ich es ihm gegeben. Went back in, got another one. Ich bin hineingegangen, habe mir noch eins gekauft. Came out, talked to him for 20 minutes. Bin wieder rausgegangen, habe mit ihm für 20 Minuten geredet. This morning he was in church. Heute früh war er in deinem Gottesdienst. It was just awesome. I just thought, das war großartig. Every day I think about slaves, I think about people in this world who are a miserable existence. Jeden Tag denke ich an Menschen in dieser Welt, die vielleicht Sklaven sind oder eine entsetzliche Existenz haben. We need to have John 3:16 burning in our hearts. Wir müssen Johannes 3:16 in unserem Herzen brennen haben. We need to do something and at least be praying for this world every day. Wir müssen etwas tun oder zumindest für die Welt beten jeden Tag. The love of God. Die Liebe Gottes. We need to be more like our charismatic brothers and sisters and believing God for power. Wir müssen mehr so sein wie unsere charismatischen Brüder und Schwestern und an seine Kraft glauben. When I was in Liberia, als ich in Liberia war, I was asked to come to this hut. Da wurde ich gebeten, zu dieser Hütte zu gehen. There was this lady who was really sick and she was dying. Da war diese Frau, die war wirklich schwer krank und sie war am Sterben. And Pastor Dennis said, und Pastor Dennis hat gesagt, Pastor Rob, this is one of our most faithful ladies. Er hat gesagt, Pastor Rob, das ist eine unserer treuesten Damen. Can you lay your hands on her? Könntest du bitte deine Hände auf sie legen? And as I was going into that hut, und wie ich in diese Hütte hineingegangen bin, I just said, Lord, habe ich nur gesagt, Herr, just anoint me with the spirit that's on my wife. Salbe mich mit dem Geist, den auch meine Frau hat. This is like her thing and I can do this, you know. Das ist eigentlich ihr Ding, aber ich kann es auch tun. But help me. This is aber like hilf not mir. My Bereich, you know? Das ist nicht mein but, Bereich. But there's such a need, aber das ist so eine Not. God help me. God help hilf me learn from my charismatic brothers and sisters who believe for these incredible miracles on the spot. Hilf mir von meinen charismatischen Brüdern und Schwestern zu lernen, die in diese Wunder glauben, die jeden Moment stattfinden können. I want to be able to go to Liberia and see unbelievable things happen. Ich möchte nach Liberia gehen und bereit sein, dass ich unglaubliche Dinge sehen werde. The blind see, the deaf hear. Dass die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder now hören. We come over to our evangelical brothers and sisters. Jetzt gehen wir über zu unseren evangelikalen Brüdern und Schwestern. I've been one for 29 years. Ich war einer für 29 Jahre. I'll tell you what it's all about. It's about und ich sage euch, worum es dabei geht. It's about hope. Es geht um Hoffnung. About hope. Über Hoffnung. Because when you study the Bible, weil wenn du die Bibel studierst, Romans chapter 15 verse 4, Römer 15 Vers 4, says that the Scripture, sagt, dass die Schrift, the Scripture gives us hope, dass die Schrift gibt uns Hoffnung, gives us hope, sie gibt uns Hoffnung. Evangelicals, they live in hope. Evangelikale leben in der Hoffnung. Because when you are always in the Bible, weil wenn du immer Zeit im Wort verbringst, in der Bibel verbringst, dann siehst du das Gesamtbild. I see the big picture. Ich sehe das Gesamtbild. I read these stories. I know the stories. I know the verses. Ich lese diese Geschichten da drin und ich kenne die Verse. There's never a day. Es gibt keinen when Tag. I don't think about standing before Jesus one day. An dem ich nicht daran denke, eines Tages vor Jesus zu stehen. That I'm gonna give an answer for my life. Dass ich ihm eines Tages eine Antwort geben werde über mein Leben. I am far-sighted. Ich blicke weit nach vorn. Because I'm far-sighted, ich bin weitsichtig. The little things in my life really don't matter sometimes. Deswegen kümmern mich diese Kleinigkeiten in meinem Leben nicht so sehr. Because oftentimes I just think, weil oft denke ich, what is it going to matter in 3 years? Nothing. Was macht das aus in 3 Jahren von jetzt? I always think distance. Ich denke immer an die Distanz. I can already picture myself stepping into the throne room of God and having to give an answer to Christ. Und ich kann mir schon vorstellen, wie ich in diesen Thronraum von Christus komme und ihm Antwort gebe. And it's a very driving force in my life. Und das ist eine sehr, sehr treibende Kraft in meinem Because Leben. Because the Scriptures give us perspective. Weil die Schrift gibt uns die Perspektive. It gives us hope. Sie gibt uns Hoffnung. A hope is a very purifying element. Hoffnung ist ein sehr aufgereinigtes Element. Hope is what cleanses my lifestyle. Hoffnung ist das, was meinen Lebensstil reinigt. 1 John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3. When he appears, we shall be like him. Wenn er wiederkommt, dann werden wir so sein wie er. We don't know what will be like yet. Wir wissen noch nicht, wie es sein but wird. We know when we see him, we're gonna be like him. Aber wir wissen, dass wenn wir ihn sehen, dann werden wir so sein wie and er. Those that have this hope, und die, die diese Hoffnung haben, purify themselves. Die reinigen sich selbst. They purify themselves simply by having that hope. Sie reinigen sich dadurch, indem sie diese Hoffnung haben. The hope purifies them. Die Hoffnung reinigt sie. To have perspective. Dass sie eine Perspektive haben. To see the end. Dass sie das Ende vor Augen haben. This is hope. Das ist Hoffnung. You know, when I'm away and I'm not with my wife, I'm away in America or somewhere, wenn or in Liberia, you know. Ich weit weg bin, weg von meiner Frau in Amerika oder in Liberia. I look at my wedding ring, I think, oh, it's so great to be married. Dann betrachte ich meinen Ehering und denke mir, es ist so großartig, verheiratet zu sein. That's love, you know? Das ist Liebe. Yeah, but 30, how many? I've been married 31 years now. It's also ich bin love, 31 man. Jahre verheiratet, das ist Liebe. Yeah, all right. Love looks back. Die Liebe blickt immer zurück. Love looks back at the cross. Die Liebe blickt zurück aufs Kreuz. How do we know that God loves us? Woher wissen wir, dass Gott uns liebt? Look back at the cross. Schau zurück aufs Kreuz. God demonstrated his love. Gott hat seine Liebe demonstriert. But then I pick up the phone. Dann aber greife ich zum Telefon. On this particular mountain in auf diesem Liberia, speziellen Berg in Liberia. And Mickey knows where it is. Also Mickey weiß, you wo have es to stand in this one square meter. Du musst in diesem einen Quadratmeter stehen. And you have to hold the phone to try to catch the satellite. Du musst das Telefon hochhalten, damit du irgendein Signal einfängst. Right? Ja. And then you get it. Und dann kriegst du es. And then you can talk to your wife. Und dann kannst du mit deiner Frau and telefonieren. That's faith. Und das ist Glaube. It's in the moment. Es ist in diesem Moment. It's in this moment. Es ist in diesem Moment. And that's cool. Und das ist cool. And that's like a charismatic. Und das sind wie die Charismatiker. They're very in the moment. Die sind in dem Moment. Come on, God can heal right now. Komm, right now. Gott kann jetzt in diesem Moment heilen. He'll give you more right now. Gib mir jetzt mehr. You don't have to wait. It'll happen right now. Es wird jetzt, genau jetzt you passieren. You can call your wife right now. Du kannst deine Frau anrufen, jetzt in dem Moment. Hi, hon. Hallo, can Schatz. You hear me? Kannst du mich hören? Hey, Gala Mama. Yeah. Gala Mama. What does that mean? Thank God. Yeah, thank God. Gott sei Dank. How you doing? Wie geht's dir? All the way from the jungle, yeah. Ja, wirklich aus dem Dschungel. Great to hear your voice. Schön, deine Stimme zu hören. I can't wait to see you again. Ich kann's nicht erwarten, dich wiederzusehen. And hold you in my arms. Und dich in meine Arme zu schließen. That's hope. Das ist Hoffnung. Faith, hope and love. Glaube, Hoffnung und Liebe. Love, hope is a driving force. Und die Hoffnung ist so eine treibende Kraft. Hope is anticipation. Die Hoffnung ist Erwartung. It's looking into the future. Es ist das, dass man in die Zukunft blickt. It gives us perspective. Sie gibt uns die Perspektive. And this is the key to our stewardship. Und das ist der Schlüssel zu unserer Verwalterschaft. We have to know. Wir müssen es wissen. That everything in this life. Dass alles in diesem Leben. Is building up to a moment. Zu einem Moment sich aufbaut. When our name is called. Wenn unser Name aufgerufen and we wird, step into the throne room, und wir in den Thronsaal eintreten, just me or you, just one of us with Jesus, nur eine Person mit Jesus allein da drin, denn wir sehen jetzt stückweise, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Wow, 1. Korinther 13. 1. Korinther 13. Now we see in part, also jetzt sehen wir stückweise, but then. Aber dann, face to face, vom Angesicht zu Angesicht, looking into Jesus's face, in Jesus Gesicht hineinblickend, everything on earth was leading to this moment. Und alles in der Welt führt dich zu diesem Moment hin. Because we are not going into eternity, weil wir gehen nicht hinein in die Ewigkeit, until we go through that throne room, bevor wir nicht durch diesen Thronsaal hindurchgehen. You gotta meet him. Du musst ihm begegnen. You gotta talk to him. Du musst mit ihm sprechen. And then he's gonna say. Und dann wird er dir sagen, let's talk about your life. Lass uns über dein Leben reden. And I think it's gonna blow us away. Und ich glaube, es wird uns umhauen. When we see the scars, wenn wir die Narben sehen. And he says, und er sagt, I paid for everything. Ich habe für alles bezahlt. Don't be afraid. Hab keine Angst. Perfect love casts out fear. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. 1. John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17. Says that we can have confidence on that day. Es heißt, dass wir dann Zuversicht haben können an diesem Tag. Because as he is, weil wie er ist, so are we. So werden wir sein. How is he? Wie ist er? He is the loved of God. Er ist die Liebe Gottes. He's God's beloved. Er ist der geliebte Gottes. He's perfect in God's eyes. Er ist vollkommen in Gottes Augen. He is part of the Trinity. Er ist Teil he der Dreieinigkeit. God the Son. Er ist Gott der Sohn. And it says so as he is, und es heißt so wie er ist, so are we. So werden wir sein. Now, jetzt in the eyes of God. Im Auge oder Auge Gottes. And when we stand there before perfect righteousness. Und wenn wir davor stehen vor vollkommener Gerechtigkeit. In perfect righteousness. In vollkommener Gerechtigkeit. The only thing that's going to be left. Das Einzige, was übrig bleiben wird. Is what we did in him. Ist, was wir in ihm getan haben. All I want to talk about, son. Und alles, über was ich reden will, Sohn. Is what you let my grace do. Was hast du meine Gnade machen lassen? There was a lot of hurting people on that planet. Es gab viele verletzte Menschen auf diesem Planeten. You served me by serving them. Und du hast mir gedient, indem du ihnen gedient hast. And when you did it to the least of them, und als du es dem Geringsten getan hast, you did it to me. Hast du es mir getan. Wow. When you did it to the least of them. Wenn du es zu dem Geringsten getan hast. When you did it to that kid, hast du es zu diesem Kind gemacht. You did it to me. Hast du es zu mir gemacht. When you did it to that old lady, hast du es zu dieser alten Dame getan hast. You did it to me. Dann hast du es für mich getan. Now let's just review your life. Lasst uns euer Leben nochmal anschauen. And let's just see what you did. Lass uns anschauen, was du getan in hast. My name. In meinem Namen. Because of how much I loved you. Weil ich dich so sehr geliebt habe. Are we perfect? Sind wir vollkommen? Far from it in, in ourselves. Weit, weit weg davon in uns That's selbst. Why the mercy of God is plan A. Deswegen ist die Barmherzigkeit Gottes Plan A. It's not plan B, it's es ist nicht Plan B, es ist Plan A. Receiving mercy from God is the most humble thing you'll ever do. Barmherzigkeit von Gott zu empfangen ist das Demütigendste, was du machen kannst. And when you receive his mercy, und wenn du seine Barmherzigkeit your empfangst, heart is ready to receive his grace, dann ist dein Herz bereit, seine Gnade zu empfangen. And to begin to understand your stewardship. Und dann wirst du deine Verwalterschaft verstehen. And we walk in it. Und dann gehen wir darin. And we look for opportunities. Und dann halten wir auch schon nach Gelegenheiten. We start small. Wir fangen klein an. We do something in the family or at work. Wir fangen an, indem wir es in der Familie oder in der Arbeit machen. We get involved in the church with something small. Oder wir werden involviert in der Gemeinde mit etwas ganz and Kleinem. We do with all our heart. Und wir machen es mit ganzem Herzen. Unto the Lord. Bis für den Herrn. And God is looking. Und Gott sieht zu. And Jesus said, und Jesus sagt, if you give a cup of cold water, Jesus hat gesagt, wenn du einen Glas oder einen Becher kalten Wasser in my name, in meinem Namen jemand anderem gibst, I will reward you. Dann werde ich dich dafür belohnen. I want you to watch a short video. Ich möchte, dass ihr euch ein kurzes Video anschaut of a prophet, von einem Propheten. Who absolutely changed my life. Und es hat absolut mein Leben verändert. When I was 19, als ich 19 Jahre alt war. I heard him twice. Ich habe ihn zweimal gehört. Live. Also live. And his words und seine Worte absolutely set my course. Die haben meinen Kurs festgesetzt. Because he was so radical. Weil er so radikal war. And I just thought I want to be the same way. Und ich habe nur gedacht, ich möchte genauso sein wie er. He died in 1981. Er ist gestorben 1981. 81. But his life still changes lives 31 years later. Sein Leben ändert immer noch andere Leben 31 Jahre später. Let's turn the lights down. Just relax and let the Holy Spirit minister to you. Ja, entspannt. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here tonight and you have never met Jesus personally. Vielleicht bist du heute hier und du bist Jesus noch nie persönlich begegnet. The Bible says that God so loved the world. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, that he gave his only son, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, seinen einzigen that Sohn, whoever would believe in him, damit jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have everlasting life, sondern ewiges Leben hat. There was something that separated you and me from God. Es gibt etwas, was dich und mich von Gott trennt. And that is our sin. Das ist unsere Sünde. And it's just the things that we have done selfishly, the things that we have done wrong. Sind die Dinge, die wir aus Selbstsucht getan haben, oder Dinge, die wir einfach falsche Dinge, die wir tun. But God sent his son to die on the cross. Aber Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er am Kreuz stirbt. And when he was on that cross, und als er an dem Kreuz hing, he took every single sin and every wrongdoing that would ever be committed or was committed. Hat er jede Sünde und alles Falsche, was getan werden konnte, auf sich genommen. He took Hitler's sin on him. Er hat sogar Hitlers Sünden auf sich genommen. He took the very worst that you could imagine. Er hat das Allerschlimmste, was du dir vorstellen kannst, auf sich genommen. And he took it on his innocent body. Und er nahm es auf seinen unschuldigen Leib. And he died. Und er starb. And he paid the full penalty of sin. Und er hat die vollständige Schuld der Sünde gezahlt, die Strafe der Sünde gezahlt. And when he breathed his last, he said, "It is finished." Und als er zum letzten Mal geatmet hat, hat er gesagt, es ist vollbracht. And that's what we just heard. Und das ist es, was wir gehört haben. I have done it all for you. Ich habe es alles für dich gemacht. You don't have to strive. Du musst dich nicht anstrengen. You don't have to be good. Du musst nicht gut sein. You can't be good. Du kannst nicht gut sein. You can only receive it as a free gift. Du kannst es nur als freies Geschenk annehmen. And so if you want that, und wenn du das willst, then say this prayer in your heart. Dann sprich in deinem Herzen folgendes Gebet. Jesus, thank you. Jesus, danke. I didn't know that you died for me personally. Dass ich nicht gewusst habe, dass du für mich persönlich gestorben bist. I only heard it as a story growing up. Ich habe es nur als Geschichte immer wieder gehört, als ich aufgewachsen bin. But now I believe it for myself. Aber jetzt glaube ich daran für mich selbst. Thank you for dying for me in my place. Danke, dass du an meiner Stelle für mich gestorben bist. And that you paid the penalty in full. Und dass du die Strafe vollkommen bezahlt hast. I receive the free gift of eternal life. Ich empfange das freie Geschenk des ewigen Lebens. In Jesus' name. In Jesu Namen. If you said that prayer for the first time, wenn du dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hast, then tell somebody. Dann erzähl es jemandem. Just tell somebody. Sag es jemandem. And let them pray for you. Und lass sie für dich beten. And for the believers tonight. Und für die Gläubigen heute Abend. Be so happy. Sei so froh, that you are just as Jesus is. Dass du so bist, wie Jesus ist. As he is, so are we. So wie er ist, sind auch wir. And how is he? Und wie ist er? He is the beloved. Er ist der Geliebte. And you are the beloved. Und du bist der Geliebte. And he sees no stain on you. Und er sieht keinen Schmutz auf dir. If you have done something that you feel ashamed of, wenn du etwas getan hast, dessen du dich schämst, don't worry. Dann mach dir keine Sorgen. He has already paid for it. Er hat schon dafür bezahlt. Just receive his forgiveness. Empfange seine Vergebung. He paid for it. It cost him a lot. Er hat dafür gezahlt und es hat ihn viel gekostet. And that's why for us it's free. Deswegen ist es für uns. And step into your identity as his beloved child. Und steig hinein in deine Identität als sein geliebtes Kind. He loves you. Er liebt dich. He wants the very best for you. Er möchte das Allerbeste für dich. And when we stand before him, und wenn wir vor ihm stehen werden, he will not bring up one single sin. Wird er keine einzige Sünde wieder vor dich bringen. Don't you want to live for him? Willst du nicht für ihn leben? Don't you want all the gifts that he has given you to be used for him? Willst du nicht all die Gaben, die er dir gegeben hat, dass sie für ihn verwendet werden? If you want that, then just stand. Wenn du das willst, dann steh auf. And give yourself as a living sacrifice. Dann gib dich selbst hin als lebendiges Opfer. Holy and acceptable. Heilig und angenommen. Jesus, we stand here before you. Und Jesus, wir stehen hier vor dir. And we want to tell you that anything that you've given us. Und wir wollen dir sagen, dass all das, was du uns gegeben hast, We want to give back to you. Das wollen wir dir zurückgeben. All our talents. Alle unsere Talente. Our abilities. Alle unsere Fähigkeiten. Our thoughts. Unsere Gedanken. Our possessions. Unseren Besitz. Our bodies. Unsere Körper. We want to be good stewards. Wir wollen gute Verwalter sein. And we want you to use us however you want to. Und wir wollen, dass du uns so verwendest, wie es dir gefällt. For this world. Für diese Welt. We want to be poured out wine and broken bread for this world. Wir wollen ausgegossener Wein sein und zerbrochenes Brot für diese Welt. Thank you, Holy Spirit, that you will do it through us. Danke, Heiliger Geist, dass du das durch uns machen wirst. Thank you, Jesus, you didn't leave us alone. Danke, Jesus, dass du uns nicht allein lässt. But you sent us the Comforter. Sondern dass du uns den Tröster geschickt hast. Who will perform all the works that you have prepared for us, that we will walk in them. Der all die Werke tun wird, die du für uns vorbereitet hast, in denen wir wandeln werden. Even that is finished. Selbst das ist schon vollbracht. We will walk in the works that you have already prepared for us. Wir werden wandeln in den Werken, die du für uns vorgesehen hast. That's what we want. Das ist es, was wir wollen. And take us. Und nimm uns. As a living sacrifice. Als lebendiges Opfer. If you need prayer tonight, then please go to the prayer room. Wenn du Gebet heute Abend benötigst, dann geh bitte in den Gebetsraum. And the prayer team will be there to pray for you. Und das Gebetsteam wird dort auf dich warten, um für dich zu beten. I'm going to pray for the offering now. Ich möchte gern für die Spende beten. But before I do, bevor ich das tue, I want you to think as a steward tonight. Möchte ich, dass ihr heute Abend als Verwalter denkt. I never put in the offering. Ich gebe niemals in den Spendenkorb. Thinking like a steward. Ohne wie ein Verwalter dabei zu denken. When you put something in the offering, there's a little pinch. You know? Wenn du etwas in den Spendenkorb gibst, dann gibt es da so einen kleinen Schmerz. If I put 100 Euro or 500 or something or 50 or something I need, there's always a, it's like, ooh, that hurt. Wenn ich dann 100er, 500er oder 50er hineinwerfe, dann gibt es etwas, was mir wehtut. A little momentary sting, das ist wie ein kleiner Stich. Und you know what I could have done with that? Weißt du, was ich damit anstellen hätte können? But a steward understands this, aber ein Verwalter versteht Folgendes, that God is watching. Dass Gott zusieht. A steward understands that God will more than replenish it, dass Gott es wieder mehr als herstellen wird, because he wants the giving to continue. Weil er will, dass das Geben fortfährt. Show me a church that thinks like stewards. Zeig mir eine Gemeinde, die wie Verwalter denkt. And I'll show you a church that's doing great exploits for God. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die große Dinge unternimmt für Gott. So, we're gonna pray now. Wir werden jetzt beten. But whatever you put in the offering, und was immer du in den Spendenkorb geben wirst, put it in the name of a steward. Gib es hinein im Namen eines Verwalters. Because you're expecting God to multiply it back. Weil du erwartest von Gott, dass er es dir vielfach zurückgibt. Not so you can consume it. Nicht, dass du es für dich verbrauchen kannst. But that we can give more. Sondern dass wir mehr geben können. And God will take care of us in the process. Und in diesem Prozess wird Gott sich um uns kümmern. God takes care of his stewards. Gott kümmert sich um seine Verwalter. Father in heaven, Vater im Himmel, bless this offering, I pray. Segne diese Spende, darum bete ich. As we give through stewardship, weil wir geben durch die Verwalterschaft. Understanding that you back, und wir verstehen, your promises, dass du hinter deinen Verheißungen stehst. That you've entrusted us with a stewardship, dass du uns mit einer Verwalterschaft and that our vertraust money belongs to you, und dass das Geld dir gehört. Bless this offering to your glory, segne diese Spende zu deiner Herrlichkeit, for the sake of reaching this world, um diese Welt zu erreichen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.